Ach, soll nicht dieser große Tag ihr Bild verfallen und der Posaune Schall ihr unerhörte letzte Schlag. Es riecht das ausgesprochene Worte, des hellen Rachens offene Pforte, in meinem Sinn viel Zweifel, Furcht und Schrecken, dir ich ein Kind der Sünde bin, erweckt. Thank you.